So ungefähr. Ich die Spiele. Ist das schon? Sieben Minuten. Dauert sieben Minuten. Sieben Minuten. Ich war nicht. Ja, dann brechen wir einfach nie durch. Naja, da musst du vorher. Das ist ein schönes Spiel. Ja, aber sie haben nur Zeit. Ich soll mich holen. Ja, das ist durch. Nein, das Spiel ist sieben Minuten. Sieben Minuten. Ich war einmal bei Ihnen im Lokal. Bei mir? Ja, einmal. Sag mir nicht Ihnen, bei dir. Nein, Ich habe vergessen.